50 languages. 43. 43. Im Zoo. Im Zoo. Dort ist der Zoo. Dort ist der Zoo. Dort sind die Giraffen. Dort sind die Giraffen. Wo sind die Bären? Wo sind die Bären? Wo sind die Elefanten? Wo sind die Elefanten? Wo sind die Schlangen? Wo sind die Schlangen? Wo sind die Löwen? Wo sind die Löwen? Ich habe einen Fotoapparat. Ich habe einen Fotoapparat. Ich habe auch eine Filmkamera. Ich habe auch eine Filmkamera. Wo ist eine Batterie? Wo ist eine Batterie? Wo sind die Pinguine? Wo sind die Pinguine? Wo sind die Kängurus? Wo sind die Kängurus? Wo sind die Nashörner? Wo sind die Nashörner? Wo ist eine Toilette? Wo ist eine Toilette? Dort ist ein Café. Dort ist ein Café. Dort ist ein Restaurant. Dort ist ein Restaurant. Wo sind die Kamele? Wo sind die Kamele? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Wo sind die Tiger und die Krokodile?